Kapitel 47 von Chinesische Volksmärchen, gesammelt und übersetzt von Richard Wilhelm, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 47 Der Geist vom Wulienberg. Im Westen der Kiao-Chau-Bucht ist der Wulienberg, wo es viele Geister gibt. Dort lebte einmal ein Scholar, der spät in der Nacht noch auf war und las. Als er vors Haus trat, erhob sich plötzlich ein Sturm, und ein Ungetüm streckte seine Klauen nach ihm aus und packte ihn beim Haar. So hob es ihn in die Luft und trug ihn weg. Es fuhr mit ihm am Meerblickturm vorbei. Das ist ein buddhistischer Tempel im Gebirge. Da sah er aus der Ferne in den Wolken eine Göttergestalt in goldener Rüstung stehen. Die Gestalt glich ganz dem Veto-Bilde, das im Turme war. In der rechten Hand hatte sie die eiserne Keule, mit der linken deutete sie auf das Ungetüm und sah es zornig an. Da ließ das Ungetüm den Schüler fallen, gerade auf die Spitze des Turmes, und verschwand. Der Heilige im Turm war ihm wohl zu Hilfe gekommen, weil seine ganze Familie den Buddha fromm verehrte. Als die Sonne aufging, da kam der Priester und erblickte ihn auf seinem Turm. Er häufte auf dem Boden Heu und Stroh auf, so konnte der Schüler herunterspringen, ohne sich zu verletzen. Man brachte ihn nach Hause zurück. Doch blieb sein Haar an den Stellen, wo das Ungetüm zugepackt hatte, steif und unbiegsam. Nach einem halben Jahr erst wurde es wieder besser. Ende von Kapitel 47.